Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung erwiesen am 8. Juli die ausländischen Gäste wie die Mitglieder der ausländischen diplomatischen Vertretungen und der Vertretungen der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der TFRK im Sonnenpalast Kumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.